DDR sind jetzt endlich vereint. Ja, endlich ist es wieder soweit. Ihr habt euch doch so gefreut. 40 Jahre Trennung, 40 Jahre Hass, 40 Jahre kalter Krieg, doch das wäre ja jetzt geschafft. Die Grenzen sind erloschen, einfach ausradiert. Die Mauer ist verschwunden, als hätte sie nie existiert. Doch wenn mir jemand sagt, alles ist vorbei, das Volk hat jetzt gewonnen. Kann ich nur noch lachen und ihn bemitleiden, denn niemand hat gewonnen, außer dem System. Die Mollys fliegen, Nazis, die auf Außen einprügeln, Punks, die durch die Straßen ziehen. Noch mehr Gewalt und noch mehr Hass, seit die Mauer zusammenbrach. Doch ihr schließt nur eure Augen, glaubt an eure heile Welt. Die Grenzen sind erloschen, einfach ausradiert. Die Mauer ist verschwunden, als hätte sie nie existiert. Doch wenn mir jemand sagt, alles ist vorbei, das Volk hat jetzt gewonnen, es ist jetzt endlich frei, da kann ich nur noch lachen und ihn bemitleiden, denn niemand hat gewonnen. Schweinen, die auf dieses Land hier scheißen, die es nur nicht offen zeigen. Politiker nennt sich das Gesocks, egal ob sie von West oder Ost. Alle haben sie das gleich im Kopf, sie wollen nur die Macht und Geld. Die Grenzen